Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Themen. WLAN-Störerhaftung wird abgeschafft, B441 in Münchehagen wird saniert und Haßbergen gewinnt Kreispokal. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Planungen der Sanierung der Bundesstraße 441 in der Ortsdurchfahrt Münchehagen hat die Stadtverwaltung Rehburg-Lockhoms in der jüngsten Sitzung des Münchehagener Ortsrates vorgestellt. Beginnend am Ortsausgang in Richtung Lockhom bis zur Höhe der ehemaligen Gaststätte Münchehagener Hof will der Bund die Bundesstraße sanieren. Voraussichtlich 2017 sollen die Arbeiten beginnen. Die Mehrkosten für diese Maßnahmen betragen rund 215.000 Euro. Die übrigen Baukosten werden vom Bund getragen. Der Ortsrat hat alle Planungen der Stadt zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag haben sich darauf geeinigt, die WLAN-Störerhaftung abzuschaffen. Das bedeutet mehr Rechtssicherheit für alle Anbieter von sogenannten Hotspots. Der heimische Bundestagsabgeordnete Mike Beermann erklärt, was sich dadurch ändert. Das heißt, dass eine Änderung des aktuellen Telemediengesetzes vorgenommen wird und wir damit natürlich jetzt, ich sag mal, schon was geschafft haben, wo es in den vergangenen Monaten diverse Streitpunkte gab und letztendlich die Kanzlerin den Anstoß dahin gegeben hat und gesagt hat, wir schaffen diese Störerhaftung jetzt ab. All jene, die freies WLAN anbieten wollen, können das, ohne dass sie dafür Haftungsverantwortung übernehmen müssen, wenn jemand missbräuchlich Urheberrechte verletzt oder andere Dinge macht, die nicht legal sind. Von Samstagnacht bis Sonntagnachmittag haben bislang unbekannte Täter in der Knesestraße in Hoya den verglasten Eingangsbereich der Sparkasse beschädigt. Hierbei wurden Scheiben im Außen- und Innenbereich angegangen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Hoya hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf mögliche Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der SC Haßbergen ist Kreispokalsieger 2016. In einem spannenden Finale vor über 1200 Zuschauern in Maglohe bezwängt der SC den Titelverteidiger aus Münchehagen mit 2:1. Besonders die starke Anfangsphase der Haßberger ebnete den Weg zum Titelgewinn. Ein früher Doppelpack von Mirko Grünert sorgte schnell für ein sicheres Torepolster und letztendlich für den Sieg. Den Anschlusstreffer konnte der VfL erst in der 85. Minute und somit zu spät erzielen. Haßbergens Mirko Grünert wurde somit zum Matchwinner. Ich denke mal, das ist jetzt nicht für mich natürlich ein entscheidender Schritt. Natürlich auch für die Mannschaft. Wir haben uns das lange erarbeitet, sage ich jetzt mal. Auch in Steinbrink haben wir alles gegeben und schlussendlich hat es hier dann geklappt. Durch zwei Tore von mir, wer sie jetzt schießt, ist eigentlich egal. Ja, und dann haben wir das Ding hier einfach nach Hause geholt, ne? Ganz einfach. Im Finale der Damen wurde es hingegen deutlicher. Steimke besiegt Rehburg-Lockum mit 5:0. Bei den Altherren siegte Steilberg Düdinghausen-Depplinghausen mit 1:0 knapp gegen Nendorf. Bei den Senioren setzte sich Steimke nach Strafstoßschießen 6:5 gegen den TSV Wietzen durch. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.